Diese rasche Justiz und das Hinausgehen über das zu Heinrichs Zeit gültige Recht muss die Herzöge stark aufhorchend gemacht haben. Die Gärung schlägt bald in offene Rebellion um. Otto hat seinen Halbbruder Tankmar, Sohn der ersten, kirchlich nicht eingesegneten Ehe Heinrichs mit Hateburg, einer Gräfin von Merseburg, um sein mütterliches Erbgut gebracht. Tankmar trägt ohnedies schwer an dem Los der Mutter, die von Heinrich verstoßen worden war. Nun ist er auch bei der Besetzung der Marken gegen die Slawen übergangen worden, denn der König hat im Norden Hermann Billung, im Süden Gero eingesetzt. Der Tiefgekränkte erhebt sich 938 und Herzog Eberhard von Franken schließt sich ihm an. Nach kurzer Plünderung Westfalens zurückgeworfen und auf die Eresburg verfolgt, wird er in der Kirche vor dem Altar getötet. Aber Tankmar hatte Ottos jüngeren Bruder Heinrich in die Hand bekommen und an Eberhard ausgeliefert. Dieser erweckt in dem jungen Prinzen den schlummernden Ehrgeiz nach der Krone und kann hoffen, den unangenehmen Otto loszuwerden, indem er zum zweiten Mal, wie vor 20 Jahren, als Königsmacher auftritt. Heinrichs Mutter Mathilde möchte ihn, der im Wesen dem Vater gleicht, lieber auf dem Thron sehen. Der Jüngere ist für sie der Purpurgeborene, Otto nur der Herzogssohn, denn der Vater war noch Herzog, als er zur Welt kam. Eberhard unterwirft sich zunächst zum Scheine, Heinrich aber schlägt schon im nächsten Jahre los. Giselbrecht von Lothringen, der Gemahl von Ottos Schwester Gerberga, schließt sich ihm an. Ein Sieg Ottos bei Birten gegenüber der Lippemündung schafft dem König gegen den Lothringer nur augenblickliche Entlastung. Bald steht dieser wieder im Felde, während Heinrich im Sachsenland Verwicklungen hervorruft. Der König von Frankreich schließt sich den Feinden des Königs an. Eberhard von Franken fällt nun offen ab. Eine gewaltige Gefahr ist so über dem Haupt des Königs zusammengeballt. Nahezu die ganze Familie gegen ihn, seine Kräfte teils zur Hut der Ostgrenze gebunden, teils zersplittert, zur Hilfe nur der Herzog von Schwaben verfügbar. Aber unverzagt steht Otto den Kampf durch. Sein Königtum ist nicht leere Anmaßung. Es hält den schwersten Stoß aus. Ein Glücksfall kommt ihm zu Hilfe. Während er in keineswegs günstiger Lage Breisach belagert, überrascht der Schwabenherzog die Franken und die Lothringer bei Andernach. Herzog Eberhard wird erschlagen, Giselbert ertrinkt 939 im Rhein. Das Volk erblickt in diesem Ausgang ein Gottesgericht. Heinrich unterwirft sich dem Bruder. Dieser verzeiht ihm und setzt ihn in dem eben noch aufständischen Lothringen ein, Beweis mehr der Versöhnlichkeit als der Menschenkenntnis des Königs. Denn in Lothringen wird Heinrich auch unter den Einfluss seiner Schwester Gerberga kommen, die als Witwe Giselberts den Könige grollt. Der Bruder muss bald abberufen werden. Gerberga aber vermählt sich mit dem König Ludwig IV. Von Frankreich, der seine Hand auf Lothringen legen will. Otto gelingt es, Hedwig, seine zweite Schwester, Hugo dem Großen, dem alten Widerpart des französischen Königs in seinem eigenen Lande und für den deutschen König ein wertvolles Gegengewicht zu vermählen, worauf durch die Vermittlung der ludolfingischen Frauen 942 zu Vouziers an der Eisene der Frieden zustande kommt, in welchem Frankreich auf Lothringen verzichtet. Inzwischen ist eine neue Erhebung des Bruders verbunden mit einer Mordverschwörung gescheitert. Zu Ingelheim in Haft muss Heinrich das Schlimmste befürchten, wenn es ihm nicht gelingt, Vergebung zu erhalten. Er entweicht aus dem Gefängnis und wirft sich beim Weihnachtsfest des Jahres 941 seinem Bruder zu Füßen. Der König bewährt seinen großartigen Charakter. Er verzeiht nochmals und stellt so den Frieden mit seinen Verwandten wieder her. Heinrich bleibt fortan treu, auch in den schwierigsten Lagen, und gewinnt starken Einfluss. Otto kann nun über die Herzogtümer der Verschwörer verfügen. Franken behält er selbst, womit die beiden Herzogtümer Sachsen und Franken, auf deren Bund das Königtum Heinrichs beruhte, wieder geeinigt sind. Lothringen gibt der König an den Wormser Grafen Konrad, dem er seine Tochter Liutgard 947 vermählt. Heinrich aber erhält im gleichen Jahre das durch den Tod Bertholds erledigte Bayern. Durch seine Ehe mit Judith, der Tochter des alten Herzogs Arnulf, fasst er im Lande festen Fuß. Seinem Sohn Judolf aber verleiht Otto 950 das durch den Tod Hermanns frei gewordene Schwaben. Er wird als Thronfolger des Reiches anerkannt. So sind überall Verwandte des Königs die Inhaber der Herzogsgewalt. An der Seite haben sie königliche Pfalzgrafen. Otto kann sein Königtum als befestigt ansehen, die Stammesherzogtümer scheinen gebändigt. Inzwischen ist an der Ostgrenze hart gekämpft worden. Zu Beginn seiner Herrschaft musste Otto den Aufstand der Redarier niederwerfen. Nun steht das ganze Slawenland in Aufruhr, da Markgraf Gero bei einem Gelage 30 Wendenführer niedermetzeln ließ, vermeinend so der Empörung zuvorkommen zu können. Es war erst recht das Zeichen zur Erhebung. Erst durch Verrat eines Slawen gelingt es, das mit dem Mut der Verzweiflung verteidigte Brandenburg zu nehmen. Nun wird in dem unterworfenen Land christianisiert. Es entstehen wohl alle im Jahre 948 die Bistümer Havelberg, Brandenburg und Oldenburg, im dänischen Bereiche nach Abwehr der Einfälle des Königs Harald Blathand drei Bistümer Schleswig, Aarhus und Ripen. Der Böhmenherzog Boleslav muss 950 die deutsche Oberhoheit wieder anerkennen, die er vor 15 Jahren nach der Ermordung seines Bruders Wenzel abgeschüttelt hatte. Aber alles Errungene wird durch eine neue Erhebung im Innern des Reiches in Frage gestellt. Sie wird durch die italienische Politik Ottos ausgelöst. Das deutsche Königtum ist über seinen alten sächsisch-fränkischen Bereich hinaus unvermerkt in die Rolle eines europäischen Schiedsrichters hineingewachsen. In Frankreich schreitet Otto auf die Bitten der Gerberer für seinen Schwager Ludwig gegen den übermütigen Hugo und die Normannen ein. Mit 30.000 Mann dringt der König bis Paris und Rouen vor. Als der Winter einbricht, kehrt er um. Hugo aber bringt er durch zwei Synoden, Ingelheim und Trier, deren letzte auch den Kirchenbann verhängt, und durch zwei Vorstöße des tüchtigen Konrad von Lothringen zur Ruhe. So ist der französische König durch deutsche Hilfe 950 gerettet. Otto aber blickt nun nach Italien, das er bereits von allen Seiten umklammert, seit er 943 die Huldigung Konrads, des Erben von Hochburgund, empfangen hat. Aus den ewigen Fehden Italiens hat sich Berengar von Ivrea zum Schwabenherzog geflüchtet und von diesem wie vom König Schutz erhalten. Mit deutscher Hilfe kann er zurück, besiegt den König Hugo von Italien und der Provence und setzt sich nach der Thronentsagung Hugos als Mitregent neben dessen Sohn Lothar durch. Als dieser 950 verdächtig rasch stirbt, ist Berengar der einzige Herr des Landes. Er bemächtigt sich der schönen jungen Witwe Lothars, Adelheids, der Schwester Konrads von Hochburgund, und hält sie auf Garda in Haft, um sie zu zwingen, seinen Sohn Adalbert die Hand zu reichen. Als die Kunde davon nach Deutschland gedrungen ist, bedarf es keiner Aufforderung der inzwischen aus ihrer Haft nach der Burg Canossa entkommenen Königswitwe, denn Otto ist entschlossen, nach dem Süden zu ziehen, sich die Gattin zu holen.